Dialoge, Seite 104. In einer Verfassung die Bestimmung aufzunehmen, dass der Herrscher nicht verantwortlich ist, heißt das Bewusstsein der Allgemeinheit belügen und eine Fiktion aufstellen, die im Toben der Revolutionen stets untergehen wird.